be friends. I'm dying to see how this one ends. Grab your passport and my hand. I can make the bad guys good for a weekend. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames. You can tell me when it's over, if the high was worth the pain. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. Cause you know I love the players, and you love the game. Cause we're young and we're reckless, we'll take this way too far. It'll leave you breathless, or with a nasty scar. Got a long list of ex-lovers, they'll tell you I'm insane. But I got a blank space, baby, and I write your name. Dale una bienvenida a todas las mujeres que hacen vino por todo el mundo. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Sevilla. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró el taxi. Me lo paró. Hey yo, well it's all about seed. Righteousness you must achieve. Penta Joseph and Black Copper. Der Asphaltboden zitterte, es wummerte Moor. Als ich an einen dicken Beat mein junges Herz verlor. Seit damals gefällt mir die Stadt besser als zuvor. Wenn ich durch Berlin City cruise, ist Reggae mein Motor. Ich singe auf dem Fahrrad, mal Basso hat Tenor. Zu Hause riech Sound auf, die Nachbarn am Humor. Die stehen auf frische Downbeats aus meinem Record Store. Concrete Jungle, Supersonic Sound ist in Kultur. Wenn Party ist, dann sind wir on the dance floor. Der DJ macht den Vers und die AD ist den Chor. Du versuchst im Bass wie eine Moorleiche Moor. Es zwingt dich in die Knie, denn der Rhythm ist hardcore. Wir shaken, was wir haben, bis morgens 7 Uhr. Woanders gibt's ne Sperrstunde, bei uns die Müller fuhr. Dammraum, wann dickes Rohr, kommt dann schon mal vor. Und blasen dicken Smoke, bis Brandenburger Tor. Dickes B, rum an der Spee. Im Sommer tust du gut, sonst im Winter tut's weh. Mama, Berlin, Stein und Benzin. Wir lieben deine Luft, wenn wir die Häuser ziehen. Dickes B, rum an der Spee. Im Sommer tust du gut, sonst im Winter tut's weh. We'll be right back. be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension, don't you see, baby, this is perfection. Hey girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. She is a der 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry? Don't you wish I would die? See me, see soft kids, child women on the skids. The dust will choke you blind. The lust will choke your mind. We'll be right back. Mehr Hits, mehr Spaß. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Radio Kiepenkerl sofort informiert, wenn was passiert. Ich bin Andrea Brandt aus der Nachrichtenredaktion. Hallo Bahnfahrer. Es fahren weiterhin keine Züge zwischen Dülmen und Apelhülsen. Die Bahnstrecke ist nach einem Unfall gesperrt. Die Bahn geht davon aus, dass sie die Strecke frühestens in einer halben Stunde wieder freigeben kann. Auf der gesamten Strecke Münster-Dülmen-Ruhrgebiet fallen zurzeit Züge aus oder sind verspätet unterwegs. Radio Kiepenkerl hält sie weiter auf dem Laufenden. So, was haben wir denn da? Zündkerzen, Bremsklötze, Zahnriemen, Motoröl und Filter. Das macht dann... Jetzt kaufen Sie Autoteile so einfach und schnell wie im Supermarkt. 123 Autoteile. Für Profis und Privatleute. Und für alle Kfz-Marken. 123 Autoteile. In Dülmen, Lennartstraße 11. Küchen Willemsen aktuell. Jetzt gibt's zu jeder frei geplanten Küche eine hochwertige Granitarbeitsplatte gratis dazu. Küchen Willemsen. Seit über 25 Jahren. Nottuln, Appelhülsener Straße. Küchen-Willemsen.de. Radio Kiepenkerl.

pressure. When your girl come through, Nicki gon' crush her. And tell your man play the back like a spine. He only lasts 6 seconds like a vine. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. But the shadow it grows and takes the depth away. Leaving broken down pieces to this priceless ballet. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go. Fade out now. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If you build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Das ist mehr Abwechslung. We'll be right back. stronger. Sometimes you're feeling weak. Sometimes you're feeling colder. But the light will bring the heat. Sometimes you're feeling lucky. Sometimes you're feeling numb. But if you don't stop believing, one day you reach the sun.